Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 800. Da. Ja. Und heute wahrscheinlich auch wieder ohne Windgeräusche, ja. Das heißt wahrscheinlich genau ohne Windgeräusche. Das Equipment ist wieder aufgebaut sozusagen. Naja, noch nicht ganz. Und ja, außerdem meine Stimme, bin erkältet. Okay, also vielleicht doch nicht ganz so wie gewohnt, aber trotzdem. Uncast 800 Smartphones länger nutzen, heißt diesmal der Titel. Das von mir. Was ist denn hier passiert? Ja, ich, der ja sagt, ich brauche immer ein neues Smartphone oder so. Nein, tatsächlich. Und der Grund ist gar nicht so schön. Ja, eigentlich ist es ja gut für die Umwelt und so weiter. Ja, aber ist ja, Technik ist Technik. Und ich als Technik-Fan, da muss schon was dahinter stecken. Es ist tatsächlich was dahinter. Die letzten Wochen habe ich ja immer wieder darüber berichtet, dass Sideloading von Google immer weiter eingeschränkt werden soll, dass sich Entwickler registrieren müssen in Zukunft, obwohl die App gar nicht im Play Store ist, müssen sich trotzdem bei Google registrieren, und das ist natürlich alles sehr, sehr bedrohlich für ein freies Ökosystem, und das nimmt mir den Spaß an der ganzen Sache. Es gibt eigentlich keine Alternativen, das muss ich auch sagen. Ich habe zwar schon verschiedene Custom ROMs mir genau angeguckt, und die alle haben ein großes Problem, nämlich dass eben Banking-Apps teilweise nicht laufen, Zahlen per NFC teilweise nicht möglich ist und viele andere Probleme, die eben da mit reinspielen. Das heißt, es gibt eigentlich nur zwei funktionierende Ökosysteme. Das ist Apple und es ist Android. Und zwar Android mit Google Play Services. So sieht die Situation eben in Europa aus und auch in Japan. Das heißt, in China wäre die Sache wieder eine ganz andere Geschichte. Da wird WeChat drauf installiert, aus was für einem Play Store auch immer. Da gibt es keine Play Services zum Zwang oder ähnliches, und trotzdem kann man damit bezahlen. Aber tja, in Japan gibt es kein WeChat, und da läuft es eben auch über das Google Wallet oder gar nicht. So einfach ist das. Ja, es gibt auch Apps beispielsweise von PayPal, die laufen auch quasi separat vom Google Wallet, klar, und einige Banking-Apps, wunderbar, aber eben nur mit den Google Play Services und eben auch dem intakten Bootloader zum Beispiel, ja. Und das alles führt eben dazu, dass man gefangen ist. Also klar, ich kann auf das Ganze verzichten, dann brauche ich aber auch gar kein Smartphone mehr. Dann kann ich mir das Ganze sparen. Ja, das heißt, ich brauche diese Funktion schon, und ich habe auch jetzt hier in den letzten Wochen auch gesehen, wie unverzichtbar zum Beispiel Google Maps ist. Wenn man sich hier in Tokio und in anderen Teilen von Japan bewegt, dann ist das wie, also das ist, ja. Also ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte ohne Google Maps. Ja. Ich habe auch noch andere Maps darauf installiert, zum Beispiel dieses OSMN zur Sicherheit. Ich habe gedacht, wenn das ausfällt oder so, ja, dann brauche ich ja noch eine Map wenigstens. Aber ehrlich gesagt, das ist dann ein besserer Stadtplan mit Lokalisierungsfunktion. Mehr ist es nicht. Aber was eben in Google Maps alles ist an Informationen für den Nahverkehr und so weiter, das ist unverzichtbar hier. Und deswegen, ja, bin ich sogar richtig traurig geworden. Was soll ich tun? Google schränkt alles ein. Von Apple braucht man echt gar nicht zu sprechen, was die Einschränkungen betrifft. Die sind ja seit je schon so hart, noch härter. Und also das heißt, man ist auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, das, was man dann was man hingeschmissen bekommt, sozusagen Fresschen, ja, vom Herrchen. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Auch andere Newsmedien sind jetzt langsam drauf gekommen, dass es eben auch halt Apps gibt, die zwar absolut berechtigt sind, aber eben nicht gern gesehen werden. Und das könnte eben schwierig werden. Und auch die Entwickler, die eben keine Lust haben, sich bei Google registrieren zu lassen. Und früher oder später wird dann kaum noch jemand irgendwelche Sideloading-Apps programmieren, weil eben das Ganze sinnlos ist, weil sich gar niemand mehr installieren kann, wenn sich so ein Entwickler eben nicht registriert. Das alles führt eben letztendlich dann zu einer Überlegung, dass das Smartphone quasi nur noch als simples Tool zu nutzen, das man eben nutzen muss in manchen Bereichen, auch wenn man es gar nicht will, wenn man das Ding nicht mehr gutheißen kann eigentlich so oder was heißt gutheißen kann, wenn es einem nicht mehr sympathisch ist, dann nutzt man es eben trotzdem noch, ja, weil es eben nicht anders geht. Wenn ich einen Schraubenzieher hasse, weil eben Schraubenzieher unmöglich sind, ja, oder halt eben, finde ich furchtbar anstrengend, wenn man 20 Schrauben mit einem manuellen Schraubendreher reinpowern muss, aber wenn man eben keinen Akkuschrauber hat, dann muss man eben diesen blöden Schraubenzieher nehmen und ich kann die Schrauben nicht mit den Zähnen reindrehen, ja, das geht halt nicht und deswegen brauche ich einen Schraubenzieher. Und so sehe ich das dann eben auch bei den Smartphones, die sind dann für mich halt, ja, ich muss das Ding haben, aber, tja, sympathisch ist was anderes und dann wird es eben einfach so genutzt. Ich habe ja noch schon gesagt, für andere Sachen kann man dann Tablets oder Ähnliches nutzen. Ja, wobei Tablets, ne, braucht man dann auch ein offenes Betriebssystem drauf, aber da gibt es zumindest ein bisschen was. Oder eben ein Linux-Laptop oder die Steam Deck beispielsweise, die basiert ja auf Linux. Ja, und die kann man dann verbinden über den Hotspot von diesem unsympathischen Zwangsgerät, ja. Und dort kann man dann wieder echte freie Software benutzen. Ja. Ist alles umständlich, ist alles sehr deprimierend und deswegen werden auch, zumindest für die Leute wie ich, die eben das so gemacht, so als Begeisterung eben ein Smartphone sich geholt haben, ja, werden die Geräte länger nutzen. Also ich habe eigentlich jetzt in dieser Situation, in dieser zu erwartenden Konstellation, was eben da passiert mit diesem Sideloading, werde ich mein Sony Xperia 1 Mark 6 so lange benutzen, bis nicht mehr funktioniert. Beziehungsweise bis man eben, das ist leider die andere Seite, keine Updates mehr bekommt. Dann werde ich mir aber gezielt auch ein Gerät raussuchen, bei dem die Funktionen, die ich eben machen möchte, funktionieren. Und möglichst lange die Updates liefert. Und das ist, schlimmerweise die Google-Geräte auch noch. Ja, genau die jetzt dazu geführt haben, oder die Firma, die jetzt dazu geführt hat, einem das gründlich zu vermiesen, die Lust auf Smartphones. Ja. Und dann sind es auch noch die Geräte, die hier am zukunftssichersten sind, was das betrifft, wenn man sagt, okay, ich habe das Handy jetzt nur noch, weil ich die und die Funktion benutzen muss, alles andere ist mir egal, Leistung interessiert mich nicht, das Ding ist sowieso total unsympathisch. Okay, da muss man auch noch ein Google-Gerät kaufen, ja. Vielleicht ein Fairphone, ja. Aber da wäre ich halt vorsichtig, denn die Prozessoren sind jetzt schon absolut veraltet. Ganz ehrlich, noch schlimmer als die Prozessoren im Google Pixel Gerät. Und von daher sehe ich da überhaupt keine Chance, dass die erreichte Dauer von 10 Jahren, die ja da versprochen wird, ne, bis zu 10 Jahre Updates, super, dass die erreicht wird, selbst dann, wenn ich nur die stinknormalen Funktionen nutzen möchte und eigentlich nichts mehr Aufregendes mit dem Gerät machen möchte, selbst dann wird es nicht ausreichen. Ja, das geht so nicht. Also bleibt eben hier fast nur noch das Google-Gerät. Es sei denn, einige andere Hersteller werden da vielleicht noch was anderes bringen. Auch Samsung hat ja viele Jahre jetzt versprochen, 7 Jahre, glaube ich. Auch das wäre noch akzeptabel. Mal gucken also, was das so bringt. Aber erstmal möchte ich das Sony-Gerät so lange benutzen, bis es keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Ja. Es wird noch ein Haupt-OS-Update geben. Ich habe jetzt Android 16 bekommen, da komme ich gleich zum nächsten Thema. Und dann wird es noch ein Update geben. Ja, also Android 17 wird es noch geben und dann ist OS-Updates, geplante OS-Updates Schluss. Und Sony hält sich daran. Ja, haben sie letztens auch klar wieder gezeigt. Also da gibt es nicht, wir machen noch eins für die Leute. Nein, das machen die nicht. Das heißt, ein Update, dann ist Schluss. Dann stellt sich aber die Frage, wie lange gibt es noch Sicherheitsupdates? Kommt da noch ein Jahr? Kommt da noch 2 Jahre dazu? Das wird sich dann zeigen. Und ja, so muss man dann eben damit leben. Und dann, wenn das nicht mehr geupdatet wird, dann wird es ersetzt durch ein anderes. Entschuldigung. Durch ein anderes, das eben ja ähnlich ist, beziehungsweise dann eben aber mehr Update-Zeit bringt. Und dann, ehrlich gesagt, das ist momentan, wenn das also tatsächlich so passiert, ich meine, es wird viel Änderung geben, vielleicht wird es mit dem Sideloading auch wieder rückabgewickelt sozusagen, ja, wenn das irgendwelche Auswirkungen hätte, dramatischen, dass die Entwickler dann reihenweise aufhören, ja. Aber wie gesagt, wo ist denn die Alternative dazu? Das ist eben die große Schwierigkeit. Ich habe mal schon überlegt, ich nehme ein Gerät mit einem alternativen System, Custom ROM und so weiter, ja, wo halt die Banking-Sachen nicht funktionieren, aber Games oder Ähnliches wunderbar laufen. Also das sympathische Phone, mit dem ich gerne rumhantiere und dann das Pflichtphone sozusagen zusätzlich bei mir habe, wo ich dann eben nehme zum Bezahlen und so weiter und fertig. Ne? Ja, das ist aber natürlich auch ein bisschen blöd, weil zwei Handys, also mir reicht schon das eine Handy am Gürtel eigentlich, ne? Aber früher oder später würde ich dann vor der Entscheidung stehen, was soll ich tun. Ja. Aber wie gesagt, das führt momentan dazu, dass ich die Geräte eben einfach jetzt ausnutzen werde und ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr momentan ein neues Android-Gerät zu kaufen und auch kein Apple-Gerät zu kaufen im Moment. Also das ist alles für mich momentan, also die haben mir so richtig vermiest, wisst ihr? Naja, okay, aber Sony Xperia 1 Mark 6 hat jetzt das Android 16 Update bekommen. Das kam tatsächlich jetzt diese Woche rein. Habe es natürlich gleich drauf gespielt. Ja, wie erwartet, muss ich sagen, wie erwartet ist es leider, ja, optisch kaum zu unterscheiden von dem Android 15. Das ist, was ich auch gesagt habe, was ich befürchtet hatte. Mag daran liegen, dass Google jetzt die Designänderung sogar erst später brachte, zuerst das Android 16 quasi und dann erst mit dem Update die Designänderung brachte, nachträglich, sowas gab es noch nie. Und natürlich, hier gibt es diese Designänderung nicht. Und das sieht eigentlich ziemlich genauso aus wie das alte. Ein paar Menüpunkte haben sich geändert in den Einstellungen, ja. Das Wording wurde anders gemacht. Es gibt jetzt kein Do Not Disturb Modus, also Do Not Disturb gibt es nicht mehr, sondern das heißt jetzt Modi. Ne? Und da kann man dann, wenn man da draufklickt, dann wird man eben jetzt gefragt, was will man denn haben? Den Bitte nicht stören Modus, ne? Schlafenszeit Modus oder es gibt noch ein paar andere und man kann die eben frei definieren dann. Und somit, ja, okay, ist das eine kleine Verbesserung. Dann sind Einstellungen an einen anderen Platz gerutscht, beispielsweise. Die Einstellung für die Bildqualität, SideSense, da gibt es ein paar Änderungen. Auch da wurde die Einstellungs, Menüs verschoben, also alles nur ein bisschen hin und her geschubst worden. Und ja, also im Prinzip wirklich viel Neues gibt es hier so nicht. Man merkt eigentlich so gut wie gar nichts davon, dass jetzt Android 16 drauf ist. Und das ist halt auch richtig enttäuschend, das muss ich schon sagen. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Optisch auf jeden Fall, aber auch vielleicht ja, von der Funktion her, wo ist beispielsweise das angekündigte Android 16, der Android 16 Desktop-Modus, wird noch nicht mal erwähnt bei Sony auf der Seite. Habe es auch noch nicht selbst jetzt getestet, ob sich da was geändert hat und ob der jetzt auch verfügbar ist. So einen Menüpunkt gibt es jedenfalls so hier nicht im System. Das kann ich schon mal sagen. Und wenn, dann wäre vielleicht was bei den Entwicklereinstellungen. Da kann ich noch gerade mal kurz reingucken. Aber da hatten wir ja sowieso schon diesen erzwungenen Desktop-Modus. Ja. Konnte man ja einstellen. Desktop-Modus erzwingen. Ja. Aber hier wird sich hier auch nichts geändert haben. Schon mal schnell gucken. Desktop. No, da gibt's nichts. Tja, so ist es. Also, ihr seht, da wird's dann schon wieder fraglich, warum Android 16, ich weiß nicht, keine Ahnung, damit eben Google bald Sideloading dicht machen. Ich weiß nicht. Schade eigentlich, wirklich. Aber das war mir klar, dass die wenigsten Hersteller überhaupt das Design-Update nehmen von Android 16 und damit ist eigentlich das wichtigste Änderung auch weg und kommt eben auf kaum Telefone überhaupt an. Und tja, das Lustige ist, die eigentliche Änderung von Android 16, die kommen ja eigentlich noch nicht mal direkt auf den Pixel, weil Pixel hat ja seine eigene Oberfläche. Also von daher ist es schon ziemlich abstrakt alles, das muss ich schon sagen. Und eine große Schwierigkeit ist es, um die Leute weiterhin zu begeistern. Aber vielleicht ist es auch gar nicht mehr gewollt, dass man die Leute begeistert damit. Ich weiß nicht genau. Sony hat übrigens auch diese Woche noch was anderes rausgehauen. Und zwar auch das Update vom Sony Xperia 10 Mark 7. Also das ganz Neue, das hat jetzt auch das Android 16 Update bekommen und das sieht es natürlich auch genauso aus. Das heißt, ja, ihr könnt euch freuen, juhu, jetzt haben wir Android 16 und was ist anders? Ja, keine Ahnung, ein paar Menüpunkte sind verschoben. Das war es im Prinzip ja, für die normalen Funktionen. Ja, so sieht das aus. Was Neues macht allerdings Elon Musk. Nein, bleibt mal sitzen. Nicht gleich die Fackeln rausholen und die Mistgabeln oder sowas, ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass das neue Projekt, das er sich dem er sich jetzt hier verschrieben hat, wenn man so sagen möchte, vielleicht auch nicht unbedingt Begeisterungsstürme bei manchen auslösen wird, denn es soll ein neues Chatprogramm geben. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt WhatsApp, es gibt Signal, es gibt Line, es gibt Dutzende andere. Jetzt gibt es bald X-Chat. X-Chat oder X-Chat. Ja. Die Aussage wie Bitcoin, aber fürs Texten, das ist schon mal, also ich weiß nicht, ob das daneben ist oder ob das eher abschreckend ist. Aber auf jeden Fall, es soll jetzt besonders sicher sein. Also es soll wirklich sehr, sehr sicher sein. Ja, und gut, dass WhatsApp nicht sicher ist, wissen wir. Ja, da führt er zu Recht an. Also wie kann es sein, dass Werbung eingeblendet wird, das sich bezieht auf den Text, auf den Chat-Text? Heißt, der Chat-Text wird ausgewertet in der einen oder anderen Form, sei es jetzt lokal oder über die Cloud. Das ist auch letztendlich egal. Von daher so weit, so gut. Aber ehrlich gesagt, für X-Chat sehe ich weder einen Grund noch eine wirkliche Konkurrenz, ja. Also ich kann es nicht genau in Worte fassen, das ist natürlich ein bisschen schlecht für einen Podcast, ne? Aber ehrlich gesagt, ihr sucht ein super sicheres, ja, Paranoia-approved Chat-System, dann nehmt Signal. Ihr sucht ein super sicheres Chat-System für normale Leute, die auch Fun haben wollen beim Chatten, Line. Ja, also, ja, ich sage ja, in Japan, Line ist absolut überall. Es gibt hier nichts ohne Line. Ja, egal wo ihr hingeht, könnt ihr irgendwie eine Line-Account scannen. Ja, es sind QR-Codes überall, ne? Egal am Tokyo Skytree oder im Hotel oder sonst irgendwo, wo ihr hingeht. Ja, in verschiedenen Hotels oder in Bars oder in überall gibt es die QR-Codes, könnt ihr scannen und dann werdet ihr verbunden mit dem Line-Account. Ist egal, ja. Ich weiß, in Europa sieht es dann eben anders aus. Die Leute irgendwie, keine Ahnung, die wollen massakriert werden oder mit unsicheren Chat-Systemen behaftet werden oder einfach keinen Spaß haben beim Chatten, stattdessen ne, sich in alten Leutengruppen sich gegenseitig die Lippen lesen oder irgendwas. Keine Ahnung, jedenfalls. Mir macht Line Spaß, schon seit eh und je und in Japan sowieso ganz klar. Bin echt froh, dass alles schon seit eh und je bei mir, also schon seit vielen Jahren über Line läuft und es war richtig gut. Kann hier einfach weitermachen und kein Problem, null Problemo. Aber okay, ja, so ist es. Und diese Systeme gibt es. XChat, ich weiß nicht, was es soll. Also sicherer als Signal kann es nicht sein. Mehr Spaß machen als Lines kann nicht sein. Und die Leute, die auf WhatsApp schwören, die werden sicherlich nicht auf X-Chat umsteigen, weil der Elon Musk sagt, das ist sicherer als WhatsApp. Ihr wisst schon, ne, was ich jetzt meine. Also, obwohl, vielleicht gibt es ja genug Leute, die das dann auch über Wasser halten, dieses Chat-System. Das ist nicht auszuschließen. Ja, also man sieht es ja auch bei X, ne, ehemals Twitter. Da haben ja auch alle gesagt, das ist das Ende von Twitter und das ist vorbei, da alle Leute werden weggehen. Ja, es hat ein paar Abwanderungen gegeben Richtung Mastodon. Ja, viele waren dann so enttäuscht, dass sie entweder wieder zurückgegangen sind oder woanders dahin und hat sich so ein bisschen verstreut. Aber was ist die Realität? X läuft und also von einer toten Plattform kann man da nicht sprechen. Ja, muss ich schon sagen. Also, nun ja, wie auch immer, das könnte natürlich auch sein, dass dann eben X-Chat auch hier genutzt wird, genau wie X immer genutzt wird, trotz aller Kritik, trotz allem hin und her. Und ja, so ein Ökosystem-Package ist manchmal eben auch gar nicht so schlecht. Ja, bei Apple funktioniert es auch ganz gut, außer eben in Japan. In den USA mit FaceTime beispielsweise, ja, ist auch ein gut genutztes System. In Europa so gut wie gar nicht, in Japan FaceTime, what? Ja, und ja, so ist es. Gut, Android 17, das steht ja auch dann gar nicht mehr so weit weg übrigens, ja, und da gibt es jetzt einen sogenannten Minimalmodus, ja, ein Min-Mode. Und damit wird das Always-On-Display auf ein ganz neues Level gehoben. Das ist jetzt nicht mehr nur so ein Uhrendisplay, ja, sondern da kann man tatsächlich sogar Apps und alles jetzt damit nutzen. Natürlich wird der Stromverbrauch etwas höher, aber trotzdem wird hier darauf geachtet, dass möglichst wenig Strom verbraucht wird und auch zum Beispiel auf sowas wie Always On, ja, dass zum Beispiel die Pixel alle 60 Sekunden verschoben werden. Das ist sehr wichtig, dass es eben auch keine so Geisterbilder gibt. Ja, weiß, eigentlich sollte es die Hersteller mittlerweile gelöst haben, aber es gibt wohl doch noch ein paar Display-Konfigurationen, wo das tatsächlich passieren könnte. Entschuldigung. Und damit das nicht passiert, müssen also die Pixel immer verschoben werden. Und somit sicherstellen, dass eben da kein Bild eingebrannt wird, wie man das früher gesagt hat. Dann wird auch zum Beispiel Google Maps in so einem Power-Saving-Modus laufen. Das erklärt, letzte Woche habe ich ja was gesagt, wegen diesem schwarzen Modus, ja, wo man nur ganz minimal was erkennen kann. Also gerade die Straßen so und nichts groß, keine Grafik rundherum, sondern nur schwarzer Hintergrund. Das ist auch Teil von diesem System, Always-On-System. Da kann man quasi dann den Haupt das Navigationsscreen, den man ja sonst immer hat, ja, kann man quasi dann wegmachen und in diesem Always-On-Display läuft dann Google Maps quasi weiter, aber eben in einem stromsparenderen Modus, im Minimalmodus. Ja, minimal ist gut, manchmal. Ich habe gerne alles auf einen Blick, ja, sorry. Minimalistisch bin ich eigentlich nur, wenn es um Bedienelemente außerhalb geht, ja, also zum Beispiel habe ich nichts gegen ein Auto, das nur aus einem Touchscreen besteht. Ich brauche keine Hebel, ich brauche keine Knöpfe oder sonstiges Dinosaurierzeug. Ja, ich brauche mein Touchscreen, da kann ich das Auto komplett steuern. Ja, fertig. So soll das sein. Das Lenkrad, ja klar, muss halt sein, ne, ist noch Vorschrift, aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass es irgendwann ersetzt wird. Allerdings, da hätte ich dann gern so ein Pilotenlenkrad oder sowas, ja. aber ja, okay, egal. Jedenfalls, das ist mir suspekt. Wenn ich allerdings auf einem Computerscreen arbeite, dann habe ich hier Widgets offen, Fenster offen, noch und nöcher. Ich will alles gleich auf den Blick haben. Ja, und nicht erst hier was aufrufen müssen oder was in den Hintergrund schieben oder was einblenden oder erst die Information gar nicht erst kriegen, weil es ja sonst nicht minimalistisch wäre. Nein, ich möchte alles wissen. Also das ist vielleicht dann nicht der geeignete Modus für mich. Mir zeigt zum Beispiel Google Maps zu wenige Straßen an. Ich habe es ja schon kritisiert, wenn ich zum Beispiel wandern gehe, so weit kann ich gar nicht reinzoomen, dass es noch Sinn macht, überhaupt die Karte laufen zu lassen. Und mittlerweile ist es auch so, dass sogar viele Wanderwege komplett rausgenommen wurden aus Google Maps. Und das finde ich absolut schade. Ja, früher konnte man damit geocachen gehen, jetzt kann man damit noch nicht mal mehr einen Hauptwanderweg vernünftig laufen. Das ist echt mies. Aber zum Glück gibt es ja auch hier noch Alternativsoftware, wo eine richtige Karte dann drauf ist. Manchmal sogar mit Topografie, unfassbar. Nicht schlecht. Gut, weiter geht's. Das Pixel 10, ja, eben noch kritisiert wegen dem schwachen Prozessor, macht sich zu einem absoluten Gewinner in den USA. Ein richtiger sogenannter Breakout-Hit. Und beschert eben Google jetzt den höchsten Marktanteil für eines seiner Flagship-Geräte jemals. Ja, das jemals von Google gemacht wurde. Und das ist natürlich eine schöne Sache für Google. Allerdings frage ich mich immer wieder, warum? Ist es jetzt wirklich... Nein, ich kann es nicht festmachen, warum das so ist. Ja, also ich meine, es ist teuer, es hat schlechte Leistung, es ist designmäßig jetzt nicht unbedingt ein Hingucker, ja, oder ein revolutionäres Teil. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin halt Technik-Fan und da kriege ich wesentlich mehr für weniger Geld. Egal. Okay, also auf jeden Fall. Gut. Google hat den Nerv in den USA getroffen. Ja, und das Google Pixel läuft gut in den USA. Sehr gut. Offenbar so gut wie noch kein anderes Gerät von Google, Smartphone von Google überhaupt. Und auch in Japan läuft das Google Pixel 10 relativ gut. Ja, also die Werbung hat hier geholfen. Man macht hier stark Werbung für das Google Pixel Gerät. Und ja, das scheint zu ziehen. Die Japaner mögen es, wenn man sie umgarnt. Ja, und das hat Google hier gut gemacht. Marktanteile sind trotzdem noch also relativ gering, ist ganz klar, weil, ja, das muss man leider sagen, die Marktanteile von Apple, habe ich ja schon gesagt, noch etwas höher sind als die von Android, ja, und ja, so ist es. Gut, Google und Epic haben sich geeinigt auf einen haben sich geeinigt, jetzt endlich Frieden zu schließen, ja, und die Forderungen von Epic werden von Google soweit erfüllt, wie das geht. Das konnte man sehen, das ist also durchaus umfangreich. Warum sich allerdings jetzt Google mit Epic noch außergerichtlich einigen möchte, was übrigens trotzdem, weil es schon sehr weit fortgeschritten war vor Gericht, trotzdem noch erstmal genehmigt werden muss von einem Richter, kann ich nur spekulieren, dass Google verhindern möchte, dass ein letztliches, dass ein absolut unanfechtbares Urteil gemacht wird. Es ist zwar schon, wie gesagt, relativ weit. Das wäre jetzt Googles allerletzte Chance gewesen, ja, sich dagegen zu wehren. Und da kommt es offenbar, kommt mir so vor, als ob es für Google so wichtig wäre, dass es eben keine letztendliche, unumstößliche Entscheidung gibt, damit es immer noch Zweifel gibt, ob das alles so okay ist. Und man einigt sich dann eben mit Epic außergerichtlich, erfüllt quasi deren ihre Forderungen, gibt aber eben nicht zu, dass das generell dann eben so anwendbar wäre. Das ist offenbar für Google wichtig. Ja, was so zur Auflockerung mal zwischendrin was Positives. Das Nubia Z80 Ultra ist jetzt international verfügbar. Jawohl, das Teil, das Flaggschiff-Teil von Nubia, ne, kommt mit einem Snapdragon 8 Elite Gen 5 und 7200 mAh Akku. Das ist nicht schlecht. Und ist, wie gesagt, jetzt verfügbar auf dem globalen Markt. Noch kurz ein paar Daten vielleicht. Ist ja schon wieder eine Zeit lang her, seit es in China vorgestellt wurde. Ne? 6,85 Zoll AMOLED-Screen, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 2000 Nits, um die Retina wegzubrennen, und hat eine Auflösung von 1216x2688 Pixel, 16 Megapixel Under-Display-Kamera, also kein Loch im Display, sondern es ist unten drunter, das ist sehr, sehr schön. Dann gibt es hinten die 50 Megapixel Sensoren, und zwar einmal der Hauptsensor und ein Ultraweitwinkel-Kamerasensor, ebenfalls mit 50 Megapixel, und die 64 Megapixel Telefoto-Periscope-Kamera mit dreifach optischem Zoom. Dreifach ist halt sehr wenig, aber sie haben es richtig gemacht. Die größte, also der höchst auflösende Sensor, das bietet die Periscope-Kamera machen und nicht umgekehrt. Ja. Das finde ich absolut okay. Somit kann man die auch dann noch weiter ranzoomen, ohne dass es zu extrem grieselig wird. Ja, und gut, die anderen Sachen sind soweit Standard, Wi-Fi 7 natürlich und so. In der EU wird es hier Schwarz-Weiß und Starry Night geben, und diese Starry Night, das war schon beim Vorgänger absolut traumhaft. Das ist ja so ein Motiv von jetzt muss ich, Vincent van Gogh, genau, ja, jetzt muss ich auch noch überlegen, und ich bin ja nicht fit hier, ne? Und das sieht wirklich, also das sieht fantastisch aus, Leute, das ist irre, das ist sowas von genial, das ist designmäßig eines der schönsten Geräte, ja, überhaupt. Auch der Rest von dem Gerät ist schön designt, bleibt übrigens aber auch dem Design treu, was schon ein oder zwei Generationen hat. Von daher, ja, so viel Neues ist es nicht äußerlich, aber da das Gerät noch nicht so häufig in der freien Wildbahn zu sehen ist, ist es immer noch außergewöhnlich, wenn man das hat. Also es ist nicht schlecht. Gibt Versionen bis 16 GB RAM, 512 GB Storage. Und dabei werden Preise abgerufen von 829 Euro. Und ich muss sagen, das ist sehr, sehr, sehr gut. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Es gibt auch noch eine spezielle Variante mit 16 GB, 1 TB. Warum die jetzt separat erwähnt ist, weiß ich nicht genau. Ah ja, genau, die, das ist für Schwarz und Weiß, gibt es noch bis 16 GB 1 TB Storage für 899 Euro. Und die Starry Night Variante, das ist die, die gibt es bis 16 GB und 512 GB Storage, also kein 1 TB Storage. Und die kostet dann eben 829. Ich würde trotzdem für die 829 Starry Night Version gehen, ganz klar. Aber naja, so ist es nun mal. Keine Ahnung, warum die Starry Night jetzt weniger Speicher bekommt als maximale Ausstattung. Pff, naja, egal. Cool. Also, nächstes Gemini für Android Auto ist jetzt in der Auslieferung und schon einige Leute haben es schon sogar schon und ersetzt den Google Assistant. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bedeutet für diese Displays. Bisher, weil da gibt es ja so im Prinzip von der Display-Software her keine Updates und es wird gefüttert vom Android Auto auf dem Gerät, scheinbar jedenfalls. Das gibt aber bei einigen Modellen, gibt es da Grund zum Zweifeln dran und von daher, wir werden sehen, wie die sich jetzt in Zukunft verhalten, ob da Gemini abgerufen wird. Bei mir ist es jedenfalls so, egal was ich einstelle, ob Gemini oder Google Assistant, wenn ich im Fahrzeug, wenn das mit dem Fahrzeug Android Auto Display verbunden ist und ich sage irgendwas, dann wird immer der Assistant aufgerufen und nicht Gemini, egal was ich eingestellt habe im Gerät. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann eben läuft, ob dann auch bei diesen Geräten eben der also Gemini aufgerufen wird. Nicht, dass ich das häufig nutze, komischerweise nutze ich das im Auto relativ selten. Vermutlich deswegen, weil ich schon ziemlich brüllen muss, dass mich hier das Gerät versteht. Keine Ahnung, Fahrgeräusche zu laut oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls nutze ich das kaum. Ja, eine gute Frage hat hier Android Central gestellt. Kümmert sich noch irgendjemand darum, ob die Akkus durch Schnellladen auch schneller kaputt gehen? Aber ein YouTuber hat es jetzt hier mit einem sehr langen Test, er macht über 2 Jahre damit rum und 40 Telefone hat er getestet. Und der kam jetzt mit seinen Tests auf einen interessanten Schluss, das, was ich auch immer gesagt habe. Also zunächst mal gab es kaum Auswirkungen auf den Akku, ob ihr bis 100% oder nur bis 80% geladen habt. Und es gab Auswirkungen, aber nur relativ wenig. Also von daher ist es eigentlich relativ wurscht, so wie ich das auch immer gesagt habe. Ich habe früher das Gerät immer auf 100% über Nacht geladen. Das war dann die halbe Nacht mit 100% am Ladegerät. Die Ladeelektronik hat es abgeschaltet natürlich. Ja. Das ist normal, das hat jedes Gerät so eine Ladeelektronik drin, ja, damit das nicht überladen wird. Ganz klar, wenn es nicht abschalten wird, wird das Gerät in Flammen aufgehen. Also es ist in jedem Gerät ist so ein Abschaltmechanismus drin. Da wird nur noch Erhaltungsladung geschickt sozusagen und mehr nicht. Und dann das zweite war ja eben Schnellladung. Auch da bin ich natürlich davon ausgegangen, ja, also da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, weil die Geräte werden sehr warm. Also ich merke das auch an meinem Sony-Gerät, wenn ich das an Schnelllader anschließe, und dann wird es richtig warm, also so richtig warm. Ich würde fast schon sagen heiß beim Laden, und das macht mir natürlich Sorgen. Aber hier war der Test sogar so, dass es überhaupt keinen Unterschied gemacht hat. Ja, es gab zwar in der einen Testgruppe einen, also ein, zwei, 3% Unterschied, ja, aber in der anderen Testgruppe war es sogar in die andere Richtung 2 bis 3%. Das heißt, die Akkus hätten länger gehalten bei Schnellladung als bei langsamer Ladung. Während die andere so eben in demselben Spielraum länger gehalten hätten, wenn sie langsamer geladen wären. Das heißt, das sind Messtoleranzen und die gleichen sich aus. Das heißt, hier kann man keine Aussage treffen. Es ist einfach egal, ob ihr die schnell ladet oder nicht. Diese Aussage hat mich verwundert und diese Erkenntnis hat mich verwundert. Also ist wohl so, dass die meisten Hersteller wohl keine, also keine so niedrigen Toleranzen nutzen, dass das wirklich Auswirkungen hätte. Man muss ja auch bedenken, wenn ihr einen Akku, der für bis zu 100 Watt Aufladegeschwindigkeit oder Aufladestrom geeignet ist, ja, und der wird nur mit 50 Watt aufgeladen, statt mit den 100 Watt, die er vertragen würde, ja, dann ist es für den Akku auch nicht die Extrembelastung. Wenn ihr natürlich einen Akku habt, der nur mit 20 Watt aufgeladen werden kann und ihr nutzt diese 20 Watt aus, dann ist es schlecht für den Akku, weil dann ist er halt immer an der oberen Grenze. Aber wenn man eben andere Akkus, gute Akkus verbaut, dann ist es eben nicht so. Und offenbar haben das die Hersteller hier größtenteils gemacht. Es wurden ja getestet hier Apple, Google und Samsung Geräte, und da war eben ganz klar kaum irgendwelche, oder es war ganz klar nicht festzumachen, dass es Auswirkungen hat. Das hat mich ehrlich gesagt jetzt nicht so verwundert, ja, mit den 80%, als jetzt das mit den Fast Charging. Also da hätte ich einen Effekt erwartet, aber es war ganz und gar nicht so. Und es mit den 80%, das habe ich vorher schon gewusst, weil meine Geräte, die wurden also immer, wie gesagt, bis 100% geladen. Also es war nie irgendwelche, es gab nie irgendwelche Schwierigkeiten. Ja. Ich glaube, das hängt von vielen Faktoren ab. Und bei Smartphone-Akkus eben jetzt nicht ganz so schlimm. Bei Auto-Akkus ist es was anderes, bei E-Autos. Die sollte man, egal welcher Akkutyp übrigens, nur bis 80% vollladen, wenn man sie längere Zeit stehen lässt. Aber genau das ist ja beim Smartphone normalerweise nicht der Fall. Klar, das bleibt dann vielleicht mal eine halbe Nacht auf 100% am Ladegerät, ja. Dann mache ich das ab und nach wenigen Stunden ist das schon wieder weit unter den 80%, ja. Während es beim E-Auto vielleicht nicht so ist, wenn das Auto immer über 80% geladen ist oder nahe der 100% geladen ist, und das steht dann vielleicht ein, zwei, drei Tage, ja, dann ist das durchaus wirklich übel für den Akku, und das sollte man auf keinen Fall machen. Ja. Und es gilt auch, ich sag's nochmal, auch für Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Weil es immer heißen, ja, ich habe ja einen Lithium-Eisen-Phosphat-Akku, haha, ich kann immer bis 100% laden. Nein, nein, kann man nicht. Ja, die gehen genauso kaputt, wenn man das macht, wie die anderen. Bloß Problem, die Sache ist, klar, wenn man unterwegs ist und lädt bis 100% auf und fährt dann gleich wieder 20%, dann ist die Dauerladung eben 80%, wenn das dann abgestellt wird für einen Tag, und nicht 100%, dann sieht es wieder anders aus. Und alle anderen, die werden sich noch wundern, weil LFP-Akku ist eben nicht unbedingt ein Garant dafür, dass man es auf 100% immer aufladen kann. Ja. Da wird offenbar sehr viel falsch verstanden. Aber ich bin jetzt gerade im falschen Podcast. Das mache ich vielleicht mal eine Sendung darüber, oder eine Abhandlung darüber in der Rios Wochensicht, aber nicht im Mancast. So, Gut, also das war's mit den Akkutests. Also ganz einfach, ladet euren Akku einfach so, wie ihr Bock habt. Es macht kaum einen Unterschied, beziehungsweise wenn man nach diesem Test geht, macht es keinen Unterschied. Und das ist doch eigentlich auch sehr beruhigend. Dann braucht man sich damals weniger Gedanken zu machen. Ich habe mir in letzter Zeit immer sehr viel Gedanken gemacht, weil ja das Sony Xperia, das soll ja jetzt so lange wie möglich halten. Also passe ich das richtig auf. Aber ehrlich gesagt, nö, mache ich jetzt auch nicht mehr. Ja, fertig. Ich lade das Teil jetzt einfach und ja, ist okay. Die anderen Geräte haben auch viel länger durchgehalten, als die Software-Updates kamen. Ja, also ich habe hier Geräte, die sind 5, 6 Jahre alte Akkus, noch einwandfrei in Schuss, aber ich kann nichts mehr mit anfangen. So ist die Realität, ja. Und das, obwohl ich eigentlich, wie gesagt, die Akkus genau so aufgeladen habe, wie das nicht aufladen sollte, ist sehr bedenklich. Naja. Also Steam-Spiele. Was macht denn das Steam jetzt hier bei Android her? Ja, Steam-Spiele laufen auch auf Android. So Titel heiße Online-News. Und Leute, ich kann es kaum glauben. Das ist tatsächlich so. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Scherz. Ich habe schon geguckt, ob es wieder April ist. Nein, es ist kein April. Und es funktioniert mit Emulations-Apps wie GameHub oder Winlater. Mit diesen kann man tatsächlich dann das nutzen, nämlich Steam-Spiele auf dem Android-Gerät. Und das geht eigentlich einfacher, als man sich das jetzt vorstellt sogar. Das ist nicht schlecht. Ich verweise mal darauf, weil das ist ein Video und das, ja, erstmal zu erklären, wäre vollkommener Blödsinn. Und hier muss ich sagen, Heise Online hat das hier ganz gut gemacht. Der Artikel heißt Steam-Spiele laufen auch auf Android. Ja, das ist der Titel. Guckt mal danach in der Suche auf Heise und das ist ein schönes Video. Da wird alles genau gezeigt und beschrieben, was ihr machen müsst. Um was ihr installieren müsst und wie auch die Kompatibilität dort ist, wird alles ganz gut behandelt und ich muss schon sagen, gar nicht schlecht. Also das war wirklich einer von den besseren Artikeln von Heise und da kann man echt nichts sagen. Ganz toll. Steam-Spiele auf Android, absoluter Wahnsinn. So, YouTube geht wieder gegen Adblocker vor, ja, ist ja kaum was Neues, aber es war in den USA zu riesigen Ausfallmeldungen gekommen und Problem war mal wieder, ja, Google will halt verhindern, dass man YouTube mit Adblocker benutzt. Tja, okay, sollen sie mal machen. Gleichzeitig wird natürlich die mobile Ads-Werbung bei YouTubes dermaßen hochgeschraubt und auch noch nerviger gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was schlimmer ist, YouTube überhaupt zu gucken, oder dass man dafür dann ein Premium-Abo abschließen kann. Tja, ja, ich gucke viel YouTube, ich habe ein Premium-Abo, auch weil ich YouTube Music nutze. Von daher habe ich überhaupt keine Werbung, aber ich merke, dass da diese Anstrengungen wegen diesen Adblocker, dass die auch dazu führt, dass sogar ich Probleme habe mit dem Abspielen, obwohl ich einen Premium-Account habe. Massiv sogar momentan auf meinem Smart TV. Es ist absolut abartig. Ich kriege teilweise 84p Auflösung vorgeschlagen, ja, weil es da offenbar Handshake-Probleme gibt. Ich habe eine 1-Gigabit-Leitung. Also das ist absolut verrückt, sowas, ja. Und das ist ja kaum noch auszuhalten, muss ich sagen. Und von daher hoffe ich, dass das bald sich wieder bessert. Sonst werde ich mir ernsthaft überlegen, ob ich das YouTube Premium überhaupt noch brauche. Ja, also irre sowas. Naja, egal. Also jedenfalls, die Werbung kann man jetzt nicht mehr wegklicken. Die springt ins Bild auf dem Smartphone, die ist nicht mehr zu entfernen, es ist eine absolute Katastrophe und es hat Google jetzt quasi zusätzlich verschärft, also noch mehr und noch nervigere Werbung und dann eben noch weiteres Vorgehen gegen die Werbeblocker. Ehrlich gesagt, so richtig nett finde ich das ja nicht, ne? Aber okay. Jo, jetzt ist auch noch der Hammer, die Bombe geplatzt, ja, und zwar das Siri. Ja, nach langem Hin und Her haben die ja Probleme gehabt, ja, das Siri jetzt endlich auf eine AI umzustellen, ja, damit es ein bisschen intelligenter wirkt. Und jetzt ist es raus, Siri wird Google Gemini hinter den Kulissen nutzen. Ja, so hieß es zuerst. Und nicht allzu spät danach wurde dann klar, dass Apple einen 1 Milliarden Dollar Deal abgeschlossen hat mit Google, damit Siri Gemini nutzt. Es ist ein Riesending, was hier abgeht. Und erstaunlicherweise nutzt jetzt dann Siri Gemini, obwohl es ja eigentlich noch genug Alternativen gibt. Das spricht natürlich für Gemini. Ja, weil Apple wird sich sicherlich nicht etwas an Bord holen, wenn es Alternativen gibt, die eben das jetzt eben schlechter ist. Die haben sich das auch ja lange genug angeschaut und sie werden ja auch schon von überall kritisiert, dass sie zu lange brauchen jetzt. Und trotzdem fällt die Entscheidung jetzt auf Gemini. Und das ist ehrlich gesagt nicht schlecht und das spricht für Gemini. Nicht übel. Ja, zu guter Letzt habe ich noch was. Das Red Magic Liquid Cooled Gamings Smartphone, ja, das gibt es jetzt für oder ab 749 Euro. Die vernünftige Version, ja, die gibt es etwas teurer, aber nicht sehr viel teurer. Die kommt auf 849 Dollar, ja. Und das Besondere ist, das ist das erste Smartphone mit Flüssigkeitskühlung. Jetzt sagt er: Moment, Moment. Das gibt doch schon einige mit Flüssigkeitskühlung. Tja, das hier ist eine echte Flüssigkeitskühlung. Was bisher immer kam, waren in sogenannten Vapor Chambers. Ja, wenn man es genau nimmt, ist es eine Flüssigkeitskühlung. Naja, ja, hin und her, ne? Dampf, ne, kann ja auch und so weiter. Aber das hier ist eine richtige Flüssigkeitskühlung. Also so richtige Kühlflüssigkeit, die eben zirkuliert und im Smartphone und dann eben damit die Komponenten abkühlt. Also Wahnsinn. Und dieses Gerät, das ist jetzt dann, kommt jetzt auf den Markt, Red Magic. Und ja, mal sehen, was das dann bringt. Es ist ja mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, da braucht man dann schon mal eine Flüssigkeitskühlung, wenn es performant bleiben soll über mehr als 5 Minuten, ja, und da gucken wir mal, wie das dann beim Gaming, bei Tests aussieht. Und damit, ja, sollte der Prozessor hoffentlich so weit gekühlt werden, dass er etwas längere Zeit durchhalten kann mit guten Leistungsdaten und dann wäre das wirklich ein sehr interessantes Gaming-Phone von der Leistung her. Ja, optisch ist auch okay. Wenigstens nicht der Einheitsbrei, also ganz okay. Und ja, der Rest wird dann der Markt sehen. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Ancast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren auch diesmal ein paar interessante Themen für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast und natürlich auf YouTube @thenetcast. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.